weiß ich wieder Single, wieder neu auf dem Markt. Dabei hab ich mich so angestrengt und irgendwie ja doch am falschen Ende gespart. Ich muss mich jetzt ganz neu erfinden, ich muss Klamotten kaufen gehen. Ich bin ja immer noch so jugendlich, so jugendlich, so jugendlich, das soll noch alles sehen. Säugling, du kannst mein Auto fahren. Säugling, du kannst mein Auto fahren. Früher wäre das nicht gegangen, früher hätte man gelacht, wenn ein Mann in meinem Alter auf jugendlich macht. Doch zum Glück ist das heute anders, und ich sag mal Gott sei Dank, alle suchen nur noch Sicherheit, und wenn's um Sicherheit geht, da bin ich ne sichere Bank. Säugling, du kannst mein Auto fahren. Säugling, du kannst mein Auto fahren. Säugling, du kannst mein Auto fahren. Säugling, du kannst mein Auto Single.